Alter, für alle, für alle. Auch für keine? Ich sagte, für alles, und jetzt halt's Maul. Ich bin Delta, das mein Manager und seine Frau. Kroffo grad am Mic. Du wirst geschlagen mit nem Strike. Ja, das ganze Musikgeschäft ist ein einziges Game. Kreativer Rapper oder kreativer Manager is the same. Delta, Ruffo, Solo und alles ist legal. Gangster gegen Gassenstreifer, alles brutal. Baby, ich will einfach nur Hip-Hoppen, nicht jobben, sondern Musik, yeah. Musik, yeah. So viele leere Sachen, aber ich bin eher der Instrument, Waffen. Ha, ha, ha, ha, ha, yeah. Musik, yeah, Musik, yeah, Delta. Selber hör ich gar kein Hip-Hop, trotzdem geil. Ich bin gar kein Styler, trotzdem Style. Ihr wollt ein Kind von ihm, ich will singen in Berlin. Ich will und wollt auch immer auf große Bühnen, große Lichter und auch große Glühbirnen. Obermackerin im Refrain, Herz, keine geilen Frauen im Lied. Im Lied, nur ich und am Ende Kroffo im Lied als Feed. Wie's, warum lassen die anderen nicht nur in die Charts? So, keine weiteren Fragen, das war's und noch viel Spaß. Musik, so viel leere Sachen, aber ich bin eher der Instrument, Waffen. Ha, ha, ha, ha, ha, yeah. Musik, yeah, Musik, yeah, Delta. Ja, ich bin gut drauf, zieh mir nen Hut auf und geh in die Disco, das ist kein Disco, aber du bist trotzdem angepisst, wieso? Ach, weil ich mich so gut verkaufe und ich rauche, scheiß drauf. Ruff 800, ihr seid doch Hunde, weil ihr betrachtet Musik wie Krieg. Krieg. Musik, Musik, Musik, yeah. Musik, yeah. So viel leere Sachen, aber ich bin eher der Instrument, Waffen. Ha, ha, ha, ha, ha, yeah. Musik, yeah, Musik, yeah, Delta. Ja. Musik, yeah. So viel leere Sachen, aber ich bin eher der Instrument, Waffen. Ha, ha, yeah, Musik, yeah, Musik, yeah, Delta.